Was haben Sie? Ja, weil unser Bollerwagen, ich machte die Feststellung, dass sie doch nicht so schön draufpasste. Und ich hatte ja denn drei Fuhren, ne? Aber ich sie im Rhein-Herne-Kanal und da war sie weg, ne? Ja. Es sind alles eigen erlebt. Ich habe im Ruhrgebiet nach dem Krieg, eben als junger Schauspieler, da waren wir jeden Samstagabend, trafen sich, die gingen zum ADAC, die gingen zu einer Barbara-Feier auf einem Pütt. Alles, was frei hatte, ging tingeln. Und beim Tingeln habe ich dann die Tichtmeiers kennengelernt. Was ist sonst auch in der Ehe, flutscht alles wunderbar. Nicht, unser Mama lässt ihn übrigens alle herzlich grüßen. Nicht, lässt ihren Feinden bleiben, leider entschuldigen, aber die hat keine Zeit mehr für einen Friseur gehabt. Ne, ehrlich, sonst wäre ich selber hier. Die hat jetzt in 14 Tagen 25 Pfund abgenommen durch diese neuen Algenpulver. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ne, das müssen Sie im Wasserglas quirlen, ganz schnell runter und dann wird das im Magen zu Sülze. Und da wird er so schlecht von, dass man Eiswein gar nicht mehr angucken möchte. Ja, was ist sonst auch? Politisch sind wir astrein. Ne, kein Student in der Familie. Junge, Junge, Sachen gibst du. Die gibt überhaupt nicht. Hör mal, Lisbeth. Hier ist ein italienischer Professor, nicht? Der hat herausgefunden, dass die nordische Frauen, nicht, oder Deutsche, nicht, wenn sie in Italien so schlimm hinter der Kerle her sind, dass das der Jodgehalt des Wassers dran schuld wäre. So, dass der mir da so mit Schmackes reinfährt. Ich bin der PKW, ne? Oder so rum. Ist noch besser, sonst fährt er einem gleich in die Seite, nicht? Jetzt bin ich ein bisschen geschützt. Und also fährt mir der Mann da mit Schmackes rein. Und dann die anderen, alle fahren hier. Da ist das dann richtig ein Unfall, nicht? Ich habe auch wahrscheinlich da all das schnell erkannt, was da an Witz und Verwertbarem in der Figur, zum Beispiel hier des kleinen Mannes im Ruhrgebiet, zu finden ist. Also einen Unfall vermeiden ist doch das Wichtigste von allem. Jawohl. Ne? Ja. Das Menschenleben und die Güter. Ja, schön. Weil die ja sonst... Naja, nun, wenn Sie auf der Straße sind, was kann da noch so... Also ich muss auf der Straße einfach durch meine Fahrweise alles vermeiden. Und wenn ein, zum Beispiel, dass die alte Oma vor mir hergeht, muss ich immer daran denken, es könnte ja meine eigene Mutter sein oder mein kleines Töchterchen. Und das will man ja auch nicht, dass die da im Straßenverkehr, dass denen da was geschieht. Ne? Oder könnte sogar meine eigene Frau sein. Das heißt, ich... Lebe ja in Scheidung, nicht? Deshalb wäre die Sache da nicht so schlimm, Anna. Wenn einer mit der Wirtin hier sich gut stellt, nicht? Ich mach das ja, ne? Da kriegt man aber hier so Portionen, ne? Man dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen, nicht? Ich bin verheiratet, nicht? Ich hab da nichts anderes im Sinn, ne? Naja, aber ich muss jetzt mal weiter, nicht? Also ich wünsche Ihnen, nicht, für die Flitterwoche noch alles Gute, ne? Und wenn geklappt hat, schreiben Sie mal eine Postkarte, ne? Freue ich mich drüber, ne? Ja, ich muss jetzt weiter, weil vom Arzt aus, nicht, muss ich morgens und nachmittags eine Stunde, nicht? Ich hatte ein bisschen so Kreislaufsachen, nicht, mit der Pumpe, aber das hat sich schon ganz gut gegeben jetzt, nicht? Also dann, ne, ich wünsche Sie alles Gute, ne? Bis die Tage. Ja, wiedersehen. Und sehen Sie mal zu, ne? Ob die den Lottoschein auch abgegeben haben zu Hause. Ich hatte noch extra einen Küchenschrank gelegt. Könnte sein, man wäre schon seit vorgestern Millionär und weiß es noch gar nicht. Ja, aber vielleicht besser nicht. Weil wenn man so reich ist und hätte einen Feind, der weiß, dass man hier ist, kommt hierher, kippt heimlich eine Tüte Zement im Fango, diesen Schnellbinder. Das wäre ja direkt eine Mordsidee. Oder Mordidee für diesen alten Fernseher. Der letzte Fango, müsste das heißen. Malatin, bitteschön. Malatin, Tabletten oder Tropfen? Tabletten. Tabletten, jawohl. Kleine oder große Packung, also 20 oder 50? Drei. Packung? Tabletten. Bitte? Drei Stück. Ich habe das nämlich ausprobiert. Ich habe ja nicht schlimm, diese Malessen. Und wenn ich morgens, mittags und abends je eine schlucken tue, dann ist das anderen Tag weg. Deshalb brauche ich nur drei. Drei habe ich nicht, entweder 20 oder 50. Das ist doch aber Blödsinn, was Sie jetzt sagen. Wenn Sie 20 und 50 haben, dann haben Sie doch viel mehr wie drei. Ja, natürlich. Das heißt eben nicht. Malatin gibt es in 20er und 50er Packungen. Und da kann ich nicht einfach drei Stück rausnehmen. Das können Sie nicht. Nein. Ja, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Wie das geht, könnte ich Ihnen zeigen. Nein, ich meine, ich darf es nicht. Aha. Das waren... Man, gucken Sie mal, beim Metzger muss ich doch auch nicht eine ganze Wurst nehmen, wenn ich nur ein Viertel von haben will. Dann schneidet mir der Verkäuferin das scheibchenweise runter. Sie wollen mich ja bloß veralbern oder ärgern? Ich möchte drei Malatin. Aber mich bringen Sie nicht auf die Palme. Und Sie treiben mich auch nicht zum Wahnsinn. Mich nicht. Ich habe nämlich noch Humor. Was haben Sie? Humor. Gerade Sie haben Humor? Ja. In 20er oder 50er? Nein. Ja, du Hauler, wo willst du denn jetzt hin? Bleib da in der Reihe, Bronco. Du musst doch mal Mensch bleiben. Du sollst wohl die anderen auch. Wo willst du denn jetzt hin? Meine, jetzt ist ja nichts los im Wilden Westen. Nee, Moment. Aber stell dir mal vor, nicht vorne brennt die Prärie über unseren Sandsturm. Von hinten kommen die Comanchen, die haben ihren Kriegsbeil ausgegraben. Und dann fängt so ein Gaul am Saufen an. Nicht bloß, weil hier zwischen den Kaktusse so eine Badewanne rumsteht. Ah, Junge, also für mich ist das nur eine einzige Enttäuschung, aber kein Pferd. Widomaker, ich pass mal auf, dass du kein Hamburger wärst. Es gibt eine Fernsehserie, wo Sie als auf Reisen Adolf Tegtmeier ja. auf Reisen sind. Ja. Das war doch sicher für Sie auch eine interessante Erfahrung, allein schon die Reisen. Das hat vor allen Dingen, haben die Reisen Spaß gemacht. Wir waren ein kleines Team, nur 6 oder 7 Leute. Ja, da ist das noch nicht so und überproduziert. Dann ist eben, und dann muss man nicht tagtäglich am schwarzen Brett lesen, was wird dir morgen abverlangt, sondern man sitzt abends beim Rotwein zusammen in einem schönen südlichen Land und überlegt, was sollen wir morgen machen. Du bist doch noch ein junges Blut. Ich bin zwar auch erst in meine besten Jahre, ist klar. Aber pass auf, ich bin schon gebunden. Es gibt schon eine andere Frau in mein Leben. Besonders bei uns in der Küche. Deshalb lass uns lieber ein guter Freund bleiben. Da hast du mehr von, als wenn ich hinterher Heimweh kriege. Ach ja, ich weiß, das ist schwer, aber du, pass mal auf. Ich sag dir jetzt was. So was habe ich noch nie zu meiner Frau gesagt. Vergiss mich als Mann. Ich war nur ein schillernder Schmetterling, der einen Flügelschlag lang deine Blüte gestreift hat. Die Morgen trägt mich, der Wind schon wieder. Oh Junge, bist du ein Flughafen Düsseldorf? Wie der kleine Mann aus dem Ruhrgebiet jetzt einem Thai, einem echten Thailänder, das deutsche Krankenkassenwesen erklärt. wie ist es mit Massage? Special for you. Und dann sagt der Adolf Tegtmeier, jo, Herr Thailänder, Sie haben recht. Ich habe ganz viel Aua in der Schulter. Ne? Massage können Sie brauchen. Aber ich bin schon in Behandlung in Gelsenkirchen. Da liegt mein Krankenschein. Erklärt ihr dem das? Jetzt müsste mir hier, jetzt brauchte ich eine Überweisung. Von Gelsenkirchen nach Bangkok. Kriege ich aber nur, wenn mir hier einer der Dringlichkeit bescheinigt. Er spricht ganz laut, damit der Thai das nur ja auch versteht. Der Thai nickt immer nur, ganz asiatisch. Und er sagt, verstehen? Ich räume aber Das dauert 30, das kann, ach Junge, das kann ein halbes Jahr dauern, bis ihr die 30 Mark überwiesen kriegt. Sag ich auch für den einen Herrn neben mir. Ich sag, jetzt stellen Sie mal vor, wir hätten bei uns in Deutschland keine Lehrstellen. Ich und Ihre Tochter müsste so vor der Gastarbeiter abwackeln, bloß, dass Sie sonntags eine Zigarre leisten können. Da wurde er vielleicht sauer auf mich, sagte, seine Tochter wäre anständig erzogen, die tät sowas niemals. Außerdem wäre sie viel zu dick für. Denn gibt für Schottland ein Prinzip. Umfahren, anhalten, aussteigen, begucken, schön finden und weiterfahren. Wenn Sie hier einen richtig schönen Erholungsurlaub machen wollen, dann fahren Sie am besten gleich nach Spanien oder an der Adria. Weil in Schottland wird Sie ja nichts weiter geboten als wie ja, Schottland, ne? Weil sehen Sie ja selber nicht. Das Land besteht meistens aus Umgebung, die kann man eben nur mit den Augen vernaschen, ne? Ich komme aus Gelsenkirchen, und haben es hier, hier und hier. Junge, Junge, wie man sich so verhauen kann, ne? Ich habe da immer gedacht, dass England eine Insel wäre, aber das war ganz falscher Irrtum, hat mir der Herr eben erklärt. Und genau genommen können Sie das auf der Karte auch selber sehen. Das ganze England ist nichts weiter wie die südliche Halbinsel von Schottland. Not the Wiener Schnitzel. Also not the Wiener Schnitzel, but the Wiener Schnitzel. Ist okay? Ja, nee, der Kolumbus selber. Nicht der hat Kartoffeln aus Amerika nach hier gebracht, ne? Und bis dahin kannten sie weder also Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, nicht? Die Currywurst, ne, mussten sie solo mampfen, ohne Fritten, nur mit Ketchup. Ne? Und so beim Fernsehen, Krimi oder bei Partys konnten sie ihren Herz auch noch nicht mit diesen herrlichen Chips erfreuen. Nicht? Oder unser dicke Tante Hedwig bald die Hälfte von ihrem Gewicht noch weg hat. Ich habe ja unsere Tante Hedwig schon erwähnt. Als wandelndes Schwergewicht. Oh, Junge, dass die das ja nicht hört. Nee, aber wo heute alle so auf die schlanke Linie achten. Sie müsste mal unseren Metzger, den Paul Pferdekämper, hören, wenn er so seine Slogans von sich gibt. Kartoffeln gehören im Keller. Nehmen Sie Fleisch. Fleisch macht gesund. Kartoffeln machen dick. Ja, no, Holzauge. Der weiß natürlich, warum der sowas sagt. Morgen ist Silvester, andern Tag ist Neujahr und was bei euch in Japan Sayonara, sagen wir Alemannia Prost. Ne? Prost. Prost. Jo. Die Kaffee ist da, wenn so die... Nein, wenn ich Sie, Mr. und Miss Okazaki, mal rausbitten dürfte... Komm hier, hoch, hier. Oh. Oh. Kommt der Fisch nicht in den Topf? Selbstverständlich. Nicht morgen Fisch in Topf. Heute kommt, tut noch ein. Morgen, bevor wir speisen, essen, nicht, dann kriegt er sein Lebenslicht. Ne, peng, Harakiri. Was heißt das? Er ist weg. Futsch, geklaut. Das kann ich so nicht akzeptieren. Karpfen weg, Japaner weg, Arbeitsplätze weg, Mandat weg. Das ist eine Todesspirale. Schmeckt es Ihnen, Herr Okazaki? Wunderbar. Riesenlose Fisch und besonders leckel die kräftige Apfel, Aloma. Schmeckt ein bisschen merkwürdig, aber apart. Basta! Ach man, Herrschaft, jetzt lassen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Das Sozialprodukt der Gemeinde, das tät sich verfünffachen, verzehnfachen, wenn der Tourismus am Laufen kommt. Und das geht doch auch an der Kirche, die macht doch auch ihren Reibach. Das geht doch an keinem spurlos vorüber, wenn ich allein an die neue Taufkapelle denke, die wir uns so sehnlich wünschen. Caro, ja. Sag ich doch. Für den alten Asthmatöner knalle ich Ihnen ein Synthi rein. 2x500 Watt, Mörder-Sound, da fliegt Ihnen das Cadmium aus der Sache. Ich habe meine Vorschriften. Genau, nämlich die Leuteverordnung von... Ach, ist ja auch egal. Was? Aber Herr Pastor, jetzt sind Sie doch mal Mensch. Guck mal, die ganzen Gäste, die jetzt wegbleiben, die wären doch Ihre Schäflein. Die gingen in die Kirche und die gehen ja jetzt auch Ihren Klingelbeutel durch den Lappen. Stickstack! Judas hat unseren Herrn für 30 Silberlinge verraten. Aber der hatte wenigstens noch so viel Anstand, dass er sich anschließend aufgehängt hat. Und da wäre ich mir bei euch gar nicht sicher. Och, das glaub ich aber doch. Ach, können wir ja mal sehen. Die Unterredung ist für mich beendet. Jawohl, ganz meiner Meinung. Exitus. Herr Bürgermeister, Sie? Ja, Herr Pastor weiß Bescheid. Ne? Kommen Sie bitte rein. Ein Glückchen. Ich bin so frei. Ist da dieser Kröver nackt? Ne, Gesäß, wollte ich sagen. Pass auf, viele Städte, die liegen auf dem 15. Breitenkreis. Und wenn es da 7 Uhr morgens ist, dann ist hier 8 Uhr am Läuten. Und jetzt ist hier, gucken Sie alles, eine Stadt Bakkafjörður. Oben in Island, da habe ich einen entfernten Verwandter im Gemeinderat. Also ich verstehe nur Bahnhof. Jetzt machen Sie mit die ein Partnerschaftsleuten, wenn sie Partnerstadt sind. Und dann müssen die um 7, wenn es bei uns erst 8 ist. Oh. Nicht? Und wir müssen ja gemeinsam. Was seid ihr Politiker, gefinkelte Hunde? Jo, das stimmt. Wir machen einen Staatsbesuch da oben. Ich habe noch Geld in der Kasse. Und dabei machen Sie diesen Vorschlag. Ja, gute Idee, aber meines Wissens sind die Isländer zu 95% evangelisch. Ja, das ist doch der Knalleffekt, dass wir die Heinis trotzdem rumkriegen. Also, Herr Bürgermeister, Sie sind mir fast sympathisch. Aha, Herr Pastor, Sie aber auch. Gucken Sie mal, wenn ich zum Beispiel ein Klapperstorch wäre, oder einer von diesen Zugvögeln, so Wildgans oder Kiebitz, dann hat man ja die Urlaubsbuchung sozusagen schon im Ei. Nicht? Also ist man bereits gebonkt, bevor man noch durch die Schale gepickt hat mit seinem Schnabel. Nicht? Hat man eine extra Erbschaftsveranlagung, eingebaut oder gehen wird, sorry, Kreuzworträtsel immer so schön heißt. Und das funktioniert dann automatisch. Selbst wenn so ein Zugvogel als vollweise groß werden muss, dass nicht der Alten nichts mehr beiwiegen konnten im Leben, dann kommt das von ganz alleine. Wie bei uns meinetwegen in der Pubertät. Sobald in Deutschland kalt wird, breitet man also ein Piepmatz seine Schwingen aus, nimmt einen anständigen Anlauf und zischt ab in warmen Süden, sozusagen als Selbstflieger. Erste Schikane, ich krieg vielleicht einen Schrecken. Nicht die Badestube, ausgerechnet auf mein Zimmer. Nicht, ja, bis jetzt habe ich ja noch Glück gehabt. Ne? Ist ja auch erst Mitte der Woche. Ne? Aber wenn Samstag eine ganze Etage angeschissen kommt, wollen alle bei mir in der Wanne, Junge, doch. Ja, und die zweite Schikane, nicht, dass sie hier sogar mit der Kappe pennen müssen. Nicht wegen diesem sogenannten Klimakterium, nicht was hier überall in den Hause herrscht. Junge, die pfeifen einen vielleicht mit der Frischluft um die Ohren. Ja, ehrlich, ich lasse sogar nachts die Socken an. Ne? Meine. Und die dritte Schikane, das ist ja das Schönste. dieser Blick am Meer, nicht, was mir die Hostess auch versprochen hatte, mit ihrem Pfeilchen Aroma, ne? Und das hat gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Da müssen sie in der Badestube, nicht, den Spiegel abschrauben, nicht, und den an ausgestreckten Arm über dem Geländer halten. Nicht, dann sehen sie aber das Meer um die Ecke raus. Ne? Aber sowas muss ja nicht sein, weil das Wichtigste an Mallorca ist ja sowieso die Wärme. Und wenn das Wetter danach ist, kann man sich trotz der Jahreszeit schön das Swimmingpool lang machen. Kann man so die Enkelkinder zeigen am Foto oder auch schon mal Krankheiten austauschen, die Operationen, alles. Ja. Und wenn man sich dabei sympathisch findet, dann tut man richtig gegenseitig vorstellen, nicht so mit Namen seine Bekanntschaft machen und trifft sich dann auch schon mal öfter. Sicher, zu Hause gibt ja Leute, die tun amüsieren, dass das hier der ältere Menschen so gut gefällt. Aber ich glaube, das ist die Herrschaft hier ganz egal. Ja, hier können sie mal unter sich sein. Nicht, und nicht alleine, werden nicht dauernd von der eigenen Kinder angeschissen und können sich endlich mal das erlauben, wo sie immer schon von geträumt haben. Anlässlich dieser Tourneen, wenn die Termine günstig gelegt sind, heute bin ich meinetwegen in Timmendorf, morgen im 7 Kilometer entfernten Travemünde, dann hat man tagsüber Zeit, sich mit diesem eigens mitgeführten Klappbett auf eine Wiese zwischen die Kühe zu legen und 5, 6 oder gar 7 Stunden die Sonne zu nutzen. Ich habe angeregt, das einfach mal zu zeigen, weil das ist das Schöne zwischendurch. Die Leute fragen einen oft, ist das nicht überanstrengend? Und dann sage ich, nee, zwischen den Kühen fühlt man sich dann manchmal so sauwohl. Bisschen Angst immer, dass ein wütender Bauer kommt und einen vertreibt. Ich war da so am Warten, ne, der Gedanke ein bisschen nach innen gekehrt. Ich ließ ich diesen verschiedenen noch mal an mein geistigen Auge vorbeiziehen. Ne, so. Ah, und wir hatten für ihn auf der Vereinskasse anständig umgedreht, nicht, weil wir da nicht lumpen lassen wollten. Und der Ellersieg, ne, der hat den Kranz vereinseitig abgeholt. Weißt du, was er von da oben alles erkennen kann? Ja, wenn er Brille dabei hat, vielleicht. Komm, lass mal die Schleife gucken. In Stillleben? Was meinst du? Man muss ja nicht heißen, im Stillleben beides Wehenfall. Oder zweimal Wehenfall. In Stillleben gedenken. Nicht, aber in Stillleben, das ist halb Wehen und halb Wehen. Das weiß ich nicht, du. Das habe ich auch bei unserer Vita anders gelernt. Bei meinem Enkel, ne? Ob er das merkt auf die Entfernung? Hast du auch wieder recht. Was wissen wir von der Orthographie in der Ewigkeit? Sie sind zufrieden? Ja, haben wir auch bezahlt für. Ich zeige Ihrem Sohn noch seine Einzelkabine. Hör mal, Papa, jetzt beruhig dich mal, das regelt sich alles von alleine. Nun misch du dich auch nicht noch rein. Mein Schüsschen. Gott, so eine schöne Kabine. Wir müssen halt das Beste aus der Situation machen, Fritz. Na, was soll das dann mit so einem Pfeifen, Heini, von Rio und zurück? Ich, das halte ich nicht durch, da habe ich keine Nerven für. Mein Gott, das Schiff ist doch so groß, man braucht sich doch nicht zu begegnen, wenn man nicht will. Hör da auf, dieser Stuss, Heini von Siewalski, der hat mich beleidigt. Meine Ehre hat er beleidigt. Ich weiß doch selber, wie er unter alle Leute auf der Tribüne in Schalke geschrien hat. Fritze, von vielem verstehst du nichts, aber von Fußball rein gar nichts. Das hat er gesagt. Das ja, ich doch weiß es ja, wie er dich getroffen hat, Fritz. Aber jetzt. Nee, nichts aber. Ich wegen diesen Angeber, da spiele ich schon 3 Jahre bei der alten Herren nicht mehr mit. Der hat mir doch alles vermiest. Sogar den Verein in Borbeck, meinen Verein. Jetzt sind wir aber nicht in Borbeck, sondern mittendrin in Ozean. Ja, und mit der Siewalski dabei ist das für mich eine Pfütze. Bitte! Ha! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! So was macht dir keiner nach in der Bundesliga, wie in alter Zeit. Fritze, das war wieder mal dein alter Bums. Ja, nein, lieber Scholli, die wollen uns wichsen, du, da bist du aber früher aufgestellt. Otto, der Pokal, der ist ja vielleicht, du. Hör mal, lieber Scholli, du, das ist massiven Silber, du, das ist ein Wertstück. Komm, gib mir du noch einen Schluck da raus. Dann haben wir verdient. Hier schreiben sie auch was Schönes. Da wäre ein Mann, der hat noch nie geschlafen. Also der kann überhaupt nicht schlafen. Nicht tags, nicht nachts, nicht mal beim Fernsehen, schreiben sie ja so schön, schön gehässig. Ne? Und dann wäre in einer anderen Stadt ein Mann, der hat noch nie gelacht. Nicht? Also der kann überhaupt nicht sein Gesicht verziehen, nicht? Überhaupt nicht lachen. Das ist eigentlich auch richtig ein Schicksal, ne? Und ich selbst stehe ja mehr auf diese innere Werte, ehrlich. Das preiswerteste Andenken. Ich würde mich auch wehren gegen den Ausdruck Kumpel. Ich nehme nicht in Anspruch, dass ich da einen Kumpel aus dem Ruhrgebiet darstelle, sondern einfach einen Nachbarn im Alltag, der in Berlin genauso wie in Hamburg oder in München oder gar in der Schweiz sein kann. Ich gehe ja mit meinen Vortagsabenden in die Schweiz und da drehen sich die Leute genauso um und sagen, genau wie der Jockerli. Jeder hat einen Schriftführer im Verein oder einen Schwager oder irgendeinen, der so ist. Und die Leute haben dann immer die Freude der Wiederbegegnung. Es war schon düster, als ich am Montagabend nach Hause ging. Was machst du hier, wo die Meister längst bei der Frau zu Hause sind? Doch dann rief er, Jupp, schütt den Adolf auch ein. Bottrop Bier ist so wie der Saft für Leben hier in Revier. Tut man manchmal gern ein Heben und an so ein Tag krieg ich zu Hause meist noch Krach. Bottropper Bier und du fängst dann schnell am Singen hier im Revier. Tun die Gläser kräftig klingen der Gerstensaft. Gib dir wieder neue Kraft, bist du abgeschlappt. Bis die Tage, wir sind ja nicht aus der Welt.